Ja, meine Anmerkung bezieht sich auf Horst Pankow. Und zwar hast du sinngemäß gesagt, dass heute Welt ohne antisemitisches Denken gesucht worden sei. Und zwar, weil der Faschismus durch den Faschismus widerlegt worden sei. Und insofern Köln ist heute im Prinzip keine Alternative zu einer antisemitischen Welt geben. Und daraus spricht eine Ignoranz und ein Einverständnis mit dem Weltlauf und eine Unterwerfung der Schicksal nicht erscheuen. Also die Parole gegen den Faschismus, gegen den Zionismus, hat einen antikommunistischen Gehalt, den ich auch jetzt mal benennen möchte. Das heißt sozusagen, dass man sich in einer Welt nur noch einrichten könne, dass es gar keine Möglichkeit mehr gibt, eine Welt ohne Antisemitismus zu schaffen. Und im Prinzip heißt es, sich auf eine friedliche Koexistenz einzulassen oder auf sich in der Defensive als Defensive einzurichten und im Endeffekt darauf zu verzichten, Verhältnisse zu schaffen, die die Bedrohungen auch jetzt unmöglich machen. Weil die da eben den Juden schützt, das muss eigentlich evident sein. Das kann man jederzeit im Zeitungsnachrichten sehen. Also es fällt mir schwer, da jetzt. Es ist mir schwer, darauf jetzt zu antworten. Am liebsten würde ich die Fragen, aber ich nehme es mir ein bisschen nicht übel, welche trotzkistischen oder bodigistischen, also zu einer speziellen Richtung du angehörst. Weil es scheint mir so etwas typisch Paralleles zu sein. Also man hört bestimmte Stichpunkte und man kommt dann zu bestimmten Ergebnissen. Der habe gesagt, eine Welt ohne Antisemitismus sei nicht denkbar, sie sei auch gar nicht zu schaffen und so weiter. Und ich laufe letztendlich darauf hinaus, sie auf eine Koexistenz vorzubereiten. Das ist schon eine Leistung an Interpretation und wie es möglicherweise, man sagt das ja nicht gerne, aber so den ganz unangenehmen Momenten eben der traditionellen kommunistischen Arbeiterbewegung entspricht. Also ich wüsste jetzt gar nicht, was ich darauf antworten sollte. Also es wäre so, als würde man mir jetzt sagen, also du bist nicht also zionistischer oder amerikanischer Agent. Nein, das will ich nicht sagen. Ich will nicht sagen, dass du ein Agent bist. Du hast deutlich gesagt, dass eine Welt ohne Antisemitismus zwar einmal denkt unmöglich gewesen sei, dass das aber nun durch den Faschismus widerlegt worden sei, was man jetzt entzieht. Das heißt also, durch den Faschismus ist das wieder denkbar geworden? Andersrum. Natürlich nicht. Natürlich ist es nicht durch den Faschismus denkbar geworden. Aber du akzeptierst sozusagen die Niederlage gegen den Faschismus als etwas, woran man wogegen niemals wieder was gemacht werden kann. Du hast wortwörtlich gesagt, es kann jeder, der die CD hinterher sich anhört, nachprüfen, dass eine Welt ohne Antisemitismus nicht mehr denkbar ist. Also, ich kann dir versichern, ich akzeptiere nicht die ich akzeptiere nicht die Niederlage des Faschismus, aber was akzeptiere ich nicht? Niederlage gegen den Faschismus. Ich akzeptiere nicht die Niederlage gegen den Faschismus, das kann man ja nicht nur aufs Herz dementieren und mit der Versicherung bekräftigen. Ich bin einer der letzten Don Quixotes des Antifaschismus in meiner Eigenschaft als antideutscher Linker. Du akzeptierst die Niederlage gegen den Faschismus. Ich akzeptiere. Eben, weil ich mich als ein solcher Don Quixote betätige, kann ich gar nicht die Niederlage gegen den Faschismus akzeptieren. Also um nochmal, was denn vielleicht am wenigsten verdrehen, ich sage das jetzt einmal in Anführungsstrichen, nimm es bitte nicht über an einer der wenigsten verdrehten Passage deine Replik anzuschließen. Ich hätte gesagt, eine Welt Nee, nochmal beim Welt ohne Antisemitismus sei gar nicht denkbar und. Sei nicht mehr denkmöglich. Sei nicht mehr denkmöglich. Also, wenn sie das nicht mehr wäre, dann würde ich mich möglicherweise irgendwie mit handfesteren und materiell potenteren Dingen zur Wehr setzen als mit solchen, solchen Veranstaltungen. Ich versuche jetzt auch mal irgendwie zum Kern zu kommen. Ich hatte anfangs gesagt, also irgendwie auszuloten, was du vielleicht gemeint haben könntest. Ich hatte ja anfangs gesagt, also der Antizionismus sei bis zu einer ganz bestimmten historischen, zu einem ganz bestimmten historischen Punkt, den man irgendwie zwischen 1933 und 1945 ansiedeln müsste. Bis dahin sei die Kritik am Zionismus, also der Antizionismus, also durchaus noch, hätte noch so etwas wie etwas Fortschrittliches, Sozialistisches, Emanzipatorisches, auf jeden Fall etwas mit nicht ressentiment geladenen universalistischen Anspruch sein können. Dann habe, so ich in dem Vortrag weiter, der Nationalsozialismus unter den besonderen Bedingungen der deutschen Kapitalvergesellschaftung klargestellt, was im Antisemitismus grundsätzlich enthalten sei. Und er hat weiter gesagt, dass das, was der deutsche Nationalsozialismus vorexerziert hat, auch dann zum Modell, zu einem Vorbild für andere Nationalökonomien, die eine nachholende Entwicklung projektierten, sein könnte. Das ist eine Beschreibung gewesen, das ist eine Konzertierung gewesen. Dann können wir uns hier unterhalten, ob das stimmt oder ob das nicht stimmt. Auf jeden Fall würde ich also erstmal warnen vor der moralischen Verlängerung, das sei eine Kapitulation, das sei eine Anpassung, das sei das Einrichten auf Koexistenz oder so etwas. Und will einfach genau da bleiben, was ich da behauptet habe. So, also mehr möchte ich da jetzt erstmal nicht zu sagen. Vielleicht überlegst du dir das ja. Ja, das ist die CD-Vorspiel. Du musst mir aber schon glauben, dass ich, so wie ich das jetzt paraphrasiert habe, auch am Anfang gemeint habe. Und ich denke mal, dass das auch so rübergekommen ist. Und zwar es ging um den kategorischen Imperativ, der immer wieder erwähnt wurde, und die Frage, unter welchen Zeichen kann der für einen Kommunisten oder Linken denn stehen? Auch nicht unter dem Zeichen des Guten, oder? Und wenn dann kann man ihn ja nicht kantisch verstehen. Aber wenn nicht kantisch, wie dann? Oder kantisch wichtig? Wie denn dann? Naja, so erstmal ist es halt am Imperativ das Wichtige, dass er eben ein kategorischer ist, ne? Und sich dann auch tatsächlich einer jeden weiteren Begründung entzieht. Jeder Versuch, den Imperativ zu begründen, wäre die Auflösung des Imperativs in etwas anderes als ein Imperativ, nämlich in ein theoretisches Feld von diskursiven Verschlingungen. Das Wesentliche ist ja gerade das, ne, dass der Imperativ, so wie Marx ihn versteht, sozusagen die unhinterfragbare Substanz des Moralischen überhaupt ist. Das bedeutet, auf Antisemitismus bezogen, über die Frage, ob Juden auch Menschen sind, diskutieren wir gar nicht erst. Und wir begründen auch nicht, warum wir darüber erst gar nicht diskutieren. Dass wir darüber gar nicht erst reden, das ist die Substanz der an sich selbst gewissen Moralität. Und wenn Marx nun den kategorischen Imperativ in dieser berühmten Passage in der Einleitung zur Kritik der jüdischen Rechtsphilosophie derart definiert, alle Verhältnisse umzustürzen, unter denen der Mensch ein entrechtetes, erniedrigtes, verlassenes und geknechtetes Wesen ist, dann ist das eben die Substanz des Moralischen, deren direkter intellektueller Ausdruck die Kritik ist und eben nicht dieses Theoriegesäusel, was Intellektuelle gerne aus Marxismus machen möchten. Und die Darstellungsform dieser Moral in der Form von Kritik ist dann eben notwendigerweise die Polemik als die geistige Erscheinungsform von Krieg. Kritik ist insofern Krieg. Und das ist eben etwas, ne, was die Linken immer irgendwie nicht mögen. Sie versuchen eben, jede Diskussion also in ein Symposium zu verwandeln. Sie versuchen, jede Eindeutigkeit und Bestimmung, wohlgemerkt, keine Bestimmung aus willkürlicher dogmatischer Setzung, sondern eine Bestimmung aus der Substanz einer selbstevidenten, elementaren Basalität. Das hat mit dem kantischen Imperativ, worauf du eben zieltest, zu tun und nicht zu tun. Der kantische Imperativ ist ja ein fiktionaler Imperativ für den Bourgeois. Der kantische Imperativ sagt ja, ne, handle in einer Welt von Teufeln immer so, als seist du selber ein Engel. Oder handle so, dass die Gesetze deines Handelns gelten oder der Möglichkeit nach erhoben werden könnten zum allgemeinen Gesetz. Zentraler Ausdruck, handle so, als ob. Und dieses als ob ist die einzige Synthesis, die bürgerliche Philosophie herstellen kann zwischen einer privaten Moralität und einer öffentlichen Sittlichkeit. Bei Marx ist der Imperativ nicht, handle so, als ob du gegen die Erniedrigung kämpfen würdest. Die Linken handeln so, als ob sie gegen die Knechtung kämpfen würden. Der Imperativ zieht auf diese Unmittelbarkeit. Und diese Unmittelbarkeit, ohne mich jetzt wiederholen zu wollen, aber diese Unmittelbarkeit einer Moralität, die hat eben ihre historische und theoretische Wurzel in dieser dritten, von den Intellektuellen immer gerne beiseite geschobenen Wurzel des Marxismus, eben dem französischen, deutschen und britischen Früh- und Urkommunismus, aus dem eben der Satz stammt, jedem nach seinem Bedürfnis, jeder nach seiner Fähigkeit, als ein Prinzip oder als der Grundsatz einer kommunistischen Synthesis, die weder begründungsbedürftig ist, noch begründungsfähig ist. Davon ist einfach auszugehen. Oder um es nochmal abzuschließen, in der letzten Wendung, ne? Max Horkheimer, der gerade in seinen Schriften nach 1933 in diesem, also in der kleinen Sammlung mit dem Titel Dämmerung darauf auch reflektiert hat, der hat gesagt, bürgerliche Kritik am proletarischen Kampf ist vor allem anderen eine logische Unmöglichkeit. Es gibt also zwischen dem kategorischen Imperativ und dem, wogegen er sich richtet, nichts zu diskutieren. Und dieses Nicht-Diskutieren von des kategorischen Imperativs, das ist, denke ich, das, worauf wir schöpfen müssen, wenn wir uns als nicht als Partei organisieren werden, sondern wenn wir uns als selbstregulatives Kollektiv von kommunistischen Kritikern organisieren werden. Daraus zu schöpfen und eine Kritik nicht in eine theoretische Diskussion zu verwandeln. Uli? Jochen, wie würdest du dich denn dann von den Taliban abgrenzen, wenn Kritik Krieg ist und wenn du auch eine Urgesellschaft, wo wir die Taliban auf den Roman zurückholen, in den kategorischen Unterschied? Das ist eine gute Frage, Dankeschön. Also weil von den Taliban würde ich mich abgrenzen, insofern, als die Taliban von der Burka einen unkritischen als ich denke, dass die Taliban einen unkritischen Gebrauch von der Burka machen. Also es kann nicht sein, einfach alle Frauen zu verhängen. Es würde reichen, Frauen wie Ali Schwarzer zu verhängen, Antje Vollmer und andere. Das ist meine Kritik an den Taliban. Ich weiß nicht, ich finde die Frage, ne, hat, oder der eine hat ja was durchaus Intrikates und Diabolisches an sich. Ne? Sag ich noch was dazu sagen? Dazu auch das Diabolische bin ich tatsächlich gekommen. Das ist ja eine Formulierung, dass man als Engel in einer Welt von Teufeln handeln muss. Sagt Kant. Ja, und hast du sozusagen aufgegriffen, wenn auch dann also scheinbar modifiziert durch deinen Begriff. Ja, also. Ja. Also es wurde heute Nachmittag gesagt, dass also, hat Hans-Georg Backhaus ausgeführt, dass selbst in Frankfurt noch gewisse Probleme der Wertformanalyse ungelöst sind. Und ich glaube aber auch, dass selbst in Berlin das der Fall ist, ne? Denn ich denke nicht, dass also der kategorische Imperativ als eine willkürliche Setzung verstanden wird, werden kann, sondern als eine Substanz, die ein Fundament schafft von Sittlichkeit, wo etwa die Frage, ob Juden auch Menschen sind, als nicht mehr diskutabel erscheint. Jetzt kann man sagen, ne, es sei ja Taliban-mäßig, die Diskussion über diese Frage zu verweigern und einfach dogmatisch zu setzen, dass man nicht diskutiert. Aber das ist ein müßiger Streit. Es geht um den Charakter der Urteile, die eine materialistische Kritik fällt. Und insofern ist die Feststellung deutlich, ne? Die kritische Theorie, in der ich mich da absolut anschließen möchte, sagt mit Max Horkheimer, es wurde bereits zitiert, die kritische Theorie ist ein einziges entfaltetes Existenzialurteil über diese falsche, an sich verkehrte Gesellschaft. Was Marx im Kapital macht, als Kritik durch Darstellung, ist nichts anderes als die Entfaltung dieses Existenzialurteils. Das Urteil ist längst vorher fertig und ist auch richtig, auch ohne diese Darstellung. Obwohl die Darstellung der Entfaltung dieses Urteils zu diesem und jenem Nütze sein mag, als dem Marxisten noch nie zu viel Nütze war. Ne? Und da kann man eigentlich nur noch über die Frage diskutieren. Und die Frage war ja Thema der beiden Tage auch, dass es mir scheint, dass zwischen dem Denkmodus der Theorie und dem Versuch in Form von Kritik zu denken, dass da sich wirklich ein sehr großer Widerspruch auftut. Dass diese Vorgehensweisen zu ganz verschiedenen Ergebnissen führen. Und dass ich denke, als dogmatischer Mensch, ne, und als Buchstabengläubiger natürlich denke, dass meine Interpretation schon deswegen stimmt, weil Marx das Kapital eben im Untertitel eine Kritik genannt hat. Und obwohl es da steht, gibt es keine Reflexion darauf, was dieser Kritikbegriff bedeuten soll. Er wird einfach umstandslos, als sei das Naheliegendste der Welt, ne, als eine Theorie kapitalistischer Entwicklung von der Urgesellschaft über die Schamanen, über das alte Athen und Rom bis in die Gegenwart verstanden. Als Ausfaltung eines Prinzips. Und damit bin ich nicht einverstanden. Hallo. Hallo, Sören. Also ich wundere mich ein bisschen über die Diskussion. Und zwar deshalb, weil also hier von einem kategorischen Imperativ gesprochen wird. Der meines Erachtens ja gerade sozusagen in gewisser Weise, also der Marx'sche, oder die Frage sich ja da wirft, ob der nicht gerade zur Disposition stünde, wenn der nämlich tatsächlich der nach Auschwitz von Adorno sozusagen angemahnte, an die Stelle des Marx'sche treten müsste. Und also ich finde es ein bisschen merkwürdig, dass also sozusagen der Fokus die ganze Zeit Marx'sche liegt, wo doch meines Erachtens Adorno genau den Anspruch erhebt, sozusagen anstelle des Marx'schen tatsächlich diesen zu setzen. Und gerade deshalb oder gerade daraus entspringt das sozusagen auch immer dieses Verzweifelte, was sich nach dem 11. September ausdrückt. Also genau sozusagen hin und her gerissen zu sein, wie schwer es eben gerade nach Auschwitz möglich ist, so im luxemburgischen Stil zu sagen, ja, entweder Sozialismus oder Barbarei. Das ist sozusagen ein Optimismus, der gerade im adonischen Sinn überhaupt nicht mehr teilbar ist. Und deshalb wollte ich meine Verwunderung ein bisschen Ausdruck verleihen, dass darauf jetzt nicht so unbedingt eingegangen wird, weil das Problem der Vermittlung der beiden die große Herausforderung ist, die sich zum großen Teil als eine praktische Unmöglichkeit unter Umständen darstellt. Willst du jetzt gleich anschließen? Ja, ich würde darauf erwidern, dass... jetzt Mikro rumgehen lassen. Ja, das kommt auch noch. Dass dieser kategorische Imperativ von Adorno sozusagen die Aktualisierung des alten Marxen ist, aber dass dazwischen überhaupt kein Gegensatz besteht und auch noch nicht mal ein Unterschied. Weil, naja, muss man eigentlich alles begründen. Ich komme ganz gut. Dankeschön. Also ich würde doch gerne dann nochmal, jetzt wenn es keine weiteren Wortmeldungen gibt, auch nochmal was beitragen. Ich finde ehrlich gesagt, also auch seit, ja, eigentlich seit es die Erklärung der Redaktion der Bahamas zu Israel gegeben hat, gibt es ja sehr, sehr merkwürdige Diskussionen, weil Bahamas-Redaktion vier Seiten drauf verschwendet hat. Seid ihr dann fertig? Wir sind dann fertig. Ja. Vier Seiten drauf verschwendet hat, sozusagen wirklich nochmal in einer durchaus auch theoretischen Bemühung nochmal nachzuweisen, wie die materielle Existenz des Staates Israel zusammenhängt, eben genau mit jenem kategorischen Imperativ Adornos, auf den hier verwiesen worden ist. Das ist eine Anstrengung, in der durchaus ja auch positiv auf, gerade auch zum Beispiel auf die Künstlichkeit des Staates Israel nochmal verwiesen wird, auf den voluntaristischen Akt, den die Gründung dieses Staates dargestellt hat und so weiter. Ich will das jetzt nicht weiter ausführen. Für mich war der Kern immer an dieser Erklärung auch ihr Gehalt als eine Selbstkritik, als eine Selbstkritik, dass nämlich auch die Kritik des Antisemitismus in der ganzen antideutschen Linken nach 89, obwohl das auch schon vorher anfing, also 87 war zum Beispiel diese Hafenstraßenparole, Palästina, dein Volk wird dich befreien, wo es auch das erste Mal eine Auseinandersetzung darum gab, wie völkisch eigentlich, wie ja wirklich einfach nur völkisch diese Palästina-Solidaritätsparolen eigentlich immer sind. Und offensichtlich ja völlig, es kommt denen ja immer so aus dem, ja, also das ist, da spricht es sozusagen, ne, bei diesen Parolen. Ich denke, dass darin immer auch sozusagen gefehlt hat, auch eine explizite Solidarisierung mit Israel, weil man sich der Illusion hingeben konnte, zumindest bis 1991, dass Israel nicht bedroht sei, dass es eine Weltordnung gibt, in der trotz allem Israel einen relativ stabilen Stand hat, und zwar auch wegen der antizionistischen Politik der Sowjetunion, die immerhin das Existenzrecht noch anerkannte. Also, und das war sehr wichtig für die unterstützt, also für die Organisationen, die dort im arabischen Raum von der Sowjetunion unterstützt worden sind. Allzu heftig durfte man es da auch nicht treiben. Sobald die Möglichkeit wieder bestand, sind Habasch und alle anderen wieder zum Judenmord und zum Bekenntnis dazu zurückgekehrt. Also es gab nur eine flüchtige politische, ja, also als Opportunitätsgründe, nicht? Also so in dem Sinne, wie Jochen das jetzt auch mit der Kommunistischen Internationale erläutert hat. Insgesamt kann man aber nur sagen, dass, weil die Weltrevolution eine Niederlage erlitten hat, die Linke das universalistische Versprechen verriet, und das auch nochmal gerade mit dem Vernichtungskrieg gegen die Juden. Und das nicht wahrgenommen hat. Wenn man sich jetzt hinstellt und sozusagen den Zionismus gegen den Universalismus, den man selber, wenn man sich in dieser Tradition begreift, den man selber verraten hat, dann ist damit die Selbstkritik durchgestrichen, die ich für absolut notwendig halte, um überhaupt noch hier über die Voraussetzungen von Aufklärung, von Kritik und von Theorie zu reden. Und zwar jenseits der Frage, was ist vermittelbar zwischen Theorie und Praxis? Ich muss ehrlich sagen, für mich ist das gehupft wie gesprungen. Also ich brauche dafür, dass ich denke, dass die Solidarität mit Israel zurzeit keiner weiteren Begründung bedarf, brauche ich keinen theoretischen Vermittlungsschritt, und ich brauche auch keine sozusagen Rückvergewisserung nochmal auf einen Universalismus, der durchaus eben Also zumindest nicht auf einen Universalismus, der sich ausrechnet, dann gegen den Zionismus ausspricht. Kannst du das mal wiederholen? Der letzte Satz, dass ich mit einem Universalismus, der sich gegen den Zionismus richtet, also ausgerechnet dann gegen den Zionismus, als seinen letzten, als den negativen Ausfluss, als die negative, als das negative Resultat jenes Universalismus. Wer das durchstreicht, diese Selbstkritik, mit so einem Universalismus habe ich nichts am Hut, dabei habe ich dann lieber irgendwie Pro-Zionist und damit war es das. Noch zu illustrieren, was Kern gerade sagte, auf dem Hamburger Konkretkongress im Januar ist ja zum Teil auch so eine Veteranenversammlung der aktivistischen Linken. Waren dran, also Veteranen auch, man sah ihnen den Veteranenstatus richtig an, das Schicksal hatte sie nicht so besonders gut behandelt. Jetzt waren also Männer wie Frauen auch, sagten, jetzt habe ich doch mein ganzes politisches Leben lang gegen jeden Staat gekämpft und will weiterhin gegen jeden Staat kämpfen. Jetzt kommt ihr. Ja, jetzt kommen die dummen Antideutschen nachher und sagen, Israel müsse man eigentlich anerkennen und da müsse man sich sogar verteidigen. Als seien sie jetzt um die Erbschaft ihres ganzen politischen Lebens betrogen worden. Ne? Und das ist natürlich ein Universalismus, der daraus spricht, der ganz und gar nicht in unserem Sinne ist. Denn also Israel wird so lange als Staat verteidigt, solange nicht sagen wir mal, was man pathetisch die Menschheit, der immer das sein mag, grundsätzlich dabei ist, die Staatlichkeit als solche in Frage zu stellen und auch das, was Staatlichkeit konstituiert, was die Staatlichkeit konstituiert, die kapitalistische Ökonomie. Insofern noch was zu dem kategorischen Imperativen, also was Versöhnliches und was Unversöhnliches, also was Versöhnliches zu der einen Vorrednerin, die mich vorhin so falsch verstanden hat, als wollte ich mich einrichten oder koexistieren mit den barbarischen Verhältnissen. Also ich stimme ihr dafür nicht zu, also wenn sie also von der nahezu Deckungsgleichheit dieser beiden Imperative ausgeht, denn ich gehe, und das ist sozusagen das Unversöhnliche, davon aus, dass die Erfüllung des Adornoschen Imperativs, alles so einzurichten, dass sich Auschwitz nicht wiederhole, nicht möglich ist, ohne die Durchführung des Marxischen Imperativs, alle Verhältnisse abzuschaffen, in denen der Mensch ein geknechtetes und knechtetes und so weiter Wesen ist. Na, ohne das geht es nicht. Da gibt es noch weitere Wortmeldungen. Also wenn keiner mehr was sagen möchte, gehe ich davon aus, dass ihr die Thematik erschöpfend für behandelt haltet und dass wir, bevor wir die Versammlung jetzt formell aufheben und zur Erbsensuppe und Party schreiten, möchte ich noch zwei eher formelle Sachen sagen. Das erste ist, dass neue Vortragsprogramm des Schurfix der ISF, für die hier in Freiburg leben, kommt irgendwann so in 10 Tagen. Aber der erste Termin ist am 23. April. Da spricht Karl Seelend aus Köln zum Thema ein Gläschen Jardenwein auf den israelischen Golan. Texte zur Geschichte und Gegenwart Israels. Also wer noch weitere Argumente braucht, ist gern zu Karl Seelends Lesung eingeladen. Am 23. April. Und das Letzte also ist eben, dass ich mich namens der ISF als Veranstalter also ganz herzlich bedanken möchte für die beiden Tage und also dass es mir persönlich sehr gefallen hat. Ob es euch gefallen hat, ist euer Problem. Und dass ich hoffen werde, dass ihr die antideutsche Wertarbeit und Wertkritik, wie sie auch in nächster Zeit weiter stattfinden wird, vor allen Dingen auch am 12. Mai in Berlin auf einer Solidaritätskonferenz für Israel, da hinten liegen auch irgendwo Zettel aus, auch weiterhin in irgendeiner Weise kritisch, solidarisch und aktiv begleiten möget. Und damit guten Abend.